Wir sehen das im Fundmaterial, erzählt Sabine Gorzinski-Windhäuser. Die perfektionieren ihren Werkzeugkasten. Es gibt jetzt Tools für jede erdenkliche Aktivität. Die haben Angelhaken für kleine, große und mittlere Fische, spezielle Pfeile für verschiedene Tierarten. Und wenn sie auf Jagd gehen, sind stets mehrere Waffen dabei. Das kennen wir aus den Zeiten davor nicht. Jetzt fängt die Zeit der Spezialisierung an. Da man vor allem in Holz macht, haben wir heute kaum mehr eine Ahnung von der mesolithischen Vielfalt. Allein dort, wo die Erhaltungsbedingungen günstig waren, wie im Moorfundplatz, im brandenburgischen Friesack oder im britischen Starcar, können wir eine ungefähre Vorstellung davon gewinnen, was uns ansonsten alles entgeht. Die Rinde, der Bast, das Holz, viele, viele Pflanzen, die Pelze, die Federn, das Leder. Es kommt jetzt zu einer breiten Diversifikation. Die Menschen tüfteln daran, die lokalen Ressourcen noch effizienter zu nutzen, sekundiert Olaf Jörris. Eine große Wegscheide. Die ersten Berufe der Menschheitsgeschichte entstehen. Die Holzverarbeitung wird zu einer eigenen Wissenschaft. Jörris zieht aus einer Vitrine eine Tafel hervor, die auflistet, welche Baumarten für welche Aufgaben genutzt werden. Knapp 20 Arten sind verzeichnet. Allein Bogenbau aus Kiefer, Ulme oder Eibe erfordert komplexe Materialkenntnisse und die Pfeilproduktion grenzt an serielle Fertigung. Es kann ja nicht sein, dass jeder Pfeil eine andere Aerodynamik aufweist. Weil das Beutespektrum viel breiter geworden ist, nimmt der für die Jagd nötige Erfahrungsschatz zu. Ebenso das Wissen über den neuen Reichtum an Kräutern, Früchten, Rinden und die Unterscheidung von essbaren und giftigen oder halluzinogenen Pflanzen. Die Eiszeitsteppe bestach in Sachen nutzbarer Pflanzen eher mit kühler Kargheit. In dieser Phase der Menschheit sehen wir erstmals, die Menschen leben zwar noch in Gruppen, aber es gibt keine Nahrungsbeschaffungsgleichheit mehr für alle, sagt Jörris. Die Isotopenuntersuchungen an den Knochen zeigen, der eine ist dies, der andere ist das. Die teilen auch noch Dinge untereinander, aber die Fischer essen am meisten Fisch. Und die Kinder von Fischern werden meist selbst welche. Das sind gewissermaßen die ersten Betriebe. Die Kinder treten in die Fußstapfen der Eltern. Selbstverständlich gibt es auch weiterhin Gemeinschaftsaufgaben. Es finden sich Fischzäune, die auf mehreren hundert Metern erhalten sind. Das baut niemand allein.